dass die SI beispielsweise eine der radikalsten Kritikerinnen der Wert- und Warenform war. Diesen Aspekt möchte ich jetzt vor allem in meinem Vortrag heute in den Mittelpunkt stellen. Der zweite Punkt, der in aller Regel entweder ausgeblendet wird oder nur peinlich berührt wird oder peinlich weggeschoben wird, dass die Situationisten immer einen Bezug versucht haben herzustellen zum Proletariat. Der dritte Punkt wäre, dass die Situationisten radikale Kritiker und Kritikerinnen der Form des Privaten, jeglichen Privaten, insbesondere des Privateigentums an Produktionsmitteln waren. Privat weisen sie immer wieder darauf hin, französisch privé heißt beraubt. Beraubt von was? Beraubt von einer Gesellschaftlichkeit. Das Individuum ist beraubt von seiner Gesellschaftlichkeit. Der vierte Punkt ist eine Verzerrung, die bei ihrem Programm der Aufhebung der Kunst stattfindet. Auf diesen Punkt kann ich leider nicht groß eingehen. Hat auch Christoph, da möchte ich auf sein Referat hinweisen, deutlich herausgearbeitet. Der fünfte Punkt, der in der Regel verzerrt wird, war ihre Zentralität in der Theorie-Praxis-Bestimmung. Hin zu einer konsequenten Suche nach einer adäquaten Form einer revolutionären Organisierung, einer bestimmten Form von Assoziation jenseits von Avantgarde-Vorstellungen oder von Parteivorstellungen und so weiter. Und das schwerwiegendste Missverständnis der Rezeption der situationistischen Ideen sehe ich darin, dass ihr selbstverständlicher Umgang mit allen Details ihrer Ideen, einer Praxis und ihrer Theorie in der Regel heutzutage abgelöst wird von der damaligen konsequenten Herstellung des Bezugs zu den damaligen Klassenkämpfen ihrer Zeit und dadurch auch abgelöst werden von ihrer zentralen Förderung einer experimentellen Suche nach den Möglichkeitsbedingungen einer revolutionären Praxis. Das meinst du jetzt mit Missverständnissen, also dass das falsch interpretiert war? Ja, es wird nee, nicht falsch interpretiert, vielleicht eher, dass so Auslassungen sind, die in der Regel zu wenig berücksichtigt werden bei den Rezeptionen der SI, bei den Rezeptionen heutzutage der SI. Wenn man jetzt die Texte in ihren Zeitschriften liest, beispielsweise da drüben liegt auch das Beginn einer Epoche, wo einige Auszüge aus den Zeitschriften drin sind, dann stellt man auf den ersten Blick fest oder es fällt einem zumindest auf, dass man hat so ein Gefühl, dass so ein widersprüchliches Spannungsverhältnis vorliegt zwischen einem Optimismus in Bezug auf revolutionäre Möglichkeiten innerhalb dieser kapitalistischen Formation, das die situationistischen Spektakel nennen. Also diese Möglichkeitsspielräume, die durch die Wert- und Warenform vorgegeben werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine gnadenlose theoretische Desillusionierung und Kritik von dahergebrachten Revolutionsvorstellungen ihrer Zeit. Seien sie romantisch-anarchistisch auf der einen Seite oder parteizentriert auf der anderen Seite, wie alle möglichen Spielarten trotzkistischer, leninistischer oder stalinistischer Art.